Hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Willkommen zur ersten Sendung des Jahres. Willkommen zur Mixtape-Ausgabe 36. Ich bin Mercedes Herrada und ich habe das große Vergnügen, euch die beste Punk-, Rock- und Metal-Musik von heute zu präsentieren. Eine Mischung, um auch neue Bands aus Spanien und der ganzen Welt kennenzulernen, aber auch um die Veteranen und einige Klassiker zu genießen. Wie immer samstags alle vier Wochen von 20 bis 21 Uhr auf OS Radio 104,8 oder immer, wann du möchtest, später über die Homepage mixtaperadio.online. Wir beginnen ganz schnell, jetzt sofort, so passt viel mehr Musik in dieser Stunde, mit der Band aus Hannover, The Wall. Melodic Death Metal mit Thrash und Epic Elementen, mit Mad Hater aus dem Album Mind Corruption und gleich danach mit Heroes and Monsters mit Let's Ride It. Companion to be at your side all the time. like a Friday night. It's a natural, fantastic, bombastic, oh no. Now let's just try. Oder? Let's Ride It! Am 20. Januar wird das gleichnamige Album von Heroes and Monsters veröffentlicht. Die Band sind an der Gitarre Steve Burns, bekannt bei Hugh Lewis and the News und bei Alice Cooper, Todd Kearns, Gesang, Bass, Multi-Instrumentalist, Sänger, Songwriter und Produzent, bekannt bei Slash featuring Miles Kennedy und Bruce Colleague. Ja, und wir vergessen nicht der Schlagzeuger Will Hunt, bekannt bei Evanescence, Black Label Society und Stained. Wir feiern ein bisschen die Musik gleich von Dropkick Murphys. Am 30. September präsentierten das Album This Machine Still Kills Fascist. Und aus diesem Album hören wir All Your Funnies. Und gleich danach geht es direkt nach Spanien. Come on, you friends and workers, I tell a tale to you of how we built a union you call the NMU. tal y como la habéis conocido, ha terminado. Ha terminado. Todos vosotros juntos, capullos. Social, soziale Abschaum, so heißt das Lied von Factoría de Payasos, Clown Groove Metal aus Bailén, ein Ort der Provinz Jaén in Andalusien. Einen Song, den ich Ende letzte 2022 bekommen habe, wie das, was wir jetzt hören werden aus Baskenland. Punk Radical Vasco von Radio Crimen, sie feiern 10 Jahre. Und kommt ein neues Album und eine sehr große Tour dieses Jahr. Mit geplanten Stops in Europa mit der Punk-Legenden GBH. Dann geht es auch nach Amerika, nach Mexiko, Kolumbien, Costa Rica, Panama etc. Natürlich in Spanien auch, in Madrid, Galicien, Asturien, Euskadi, Aragon, Andalusien. Und, plus die besten Festivals auf der ganzen iberischen Halbinsel. Von Radio Crimen hören wir Jon. Crecí en un barrio de

Motley Crue mit dem Song Helter Skelter von The Beatles haben wir Headlight gehört vom Label Wormhole Death Records mit neuen EP from Midland and Beyond mit Into the Realms of the Elves. Bevor wir den zweiten Klassiker des Abends hören, geht es erstmal wieder nach Spanien, um Jolly Roger zu hören. Ein Lied der neuen Album von Ad Eternum. Dieses Album heißt Creando Sueños vom spanischen Label Demons Records, wo man auch dort die CD-Format zu finden ist. Natürlich findet ihr die Band in alle digital Plattformen. Nach Ad Eternum kommt Power Metal aus Chile, Rodrigo Bravo's Brave Lord mit ihrem dritten Single Legendary War aus ihrem lang erwarteten Debut-Konzeptalbum The Power From the End of the World. Truena desde el cielo, roge un ventaval tras el timón, rumbo a quemar. Flota entre el viento, rabo perpatir su maldición, le queda destino. madness anchor at the soul. There is no escape. Himmel has won just this time. Suddenly we will have to move for that trip south. In OS Radio. Mago de Oz. Wow, wie die Zeit vergeht. 20 Jahre ist das her, als sie Gaia präsentiert hatten. Das durfte ich selbst sogar damals in OS Radio mit der Sendung Planeta Distorsion auch machen, auch präsentieren. Was für ein großartiges Album, mit unter anderem La Costa del Silencio. Zurück mit Neuheiten bis Ende der Sendung um 21 Uhr. Genießen erstmal die Musik von Dr. Hyde. Heavy Metal aus Bilbao in Baskenland. Wir hören Lágrimas en la Oscuridad. Danach kommt eine Hammerstimme, die von Genica Mazzini mit ihrer Solo-Single Inception. Like a feather, trust the voice inside. get yourself together. So give me some. Wake up, light like a feather, trust the voice inside, get yourself together. Das ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Todo va mal, si algo dentro de ti Sie machen richtig Lust auf Party. Rockbänder mit Hay Una Solución. Es ist kurz vor neun und ich werde mich schon verabschieden, aber vorher möchte ich mich für das Zuhören bedanken. Ich hoffe, du hast die Band so sehr genossen wie ich und bist in vier Wochen wieder da. Finde nach der Sendung Infos zu der Band und dem Podcast unter mixtaperadio.online. Ich wünsche dir einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada. Buenas noches und bis zur nächsten Sendung. Aber ich darf überhaupt gar nicht vergessen, die letzte Song zu präsentieren. Wir hören Shannon Boyd mit Broken.